die britische Band Razorlight, Kirby's House. Den Albtraum eines CDU-Politikers und engstem Vertrauten der Kanzlerin stelle ich mir ungefähr so vor. Du verlierst eine Wahl, landest erstmal sogar hinter der AfD und musst am nächsten Tag auf ein Volksfest nach Bayern. In ein Bierzelt mit zünftiger Blasmusik und blau-weißen Fahnen. Und da sollst du jetzt als Redner auftreten, umgeben von vielen CSU-Wählern. Und denen sollst du erklären, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und du weißt, dass die CSU das natürlich alles längst weiß. Angela Merkel ist an allem schuld. Das hat zum Beispiel Bayerns Finanzminister Markus Söder angedeutet. Er spricht von einem Weckruf für die Union und fordert einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Und genau dieser Albtraum ist wahr geworden für Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Er ist am Vormittag beim Gillermoos aufgetreten. Dieser Jahrmarkt ist jedes Jahr zur Eröffnung Schauplatz eines politischen Frühschoppens. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat das verfolgt. Wie hat sich Altmaier denn geschlagen? Er hat sich Mühe gegeben und es ist genau so, wie Sie beschrieben haben. Es ist wirklich eine Mammutaufgabe für ihn. Man braucht ein dickes Fell, das hat Peter Altmaier wahrscheinlich. Und er hat immer wieder in seiner Rede auf den Zusammenhalt zwischen CDU und CSU gepocht. CSU-Wähler in Bayern wollen, dass CDU und CSU gemeinsam erfolgreich sind. Sie wollen, dass die CSU und die CDU wieder an einem Strang ziehen, so hat Altmaier das benannt. Und er hat ein interessantes Bild gefunden. Er hat gesagt, als es um Angela Merkel ging, Deutschland sei ein großartiges Land, weil wir in Deutschland nicht nur eine Angela Merkel haben, sondern Zehntausende, Hunderttausende Angela Merkels in jedem Dorf, in jeder Stadt. Aber das alleine hat ihm natürlich hier in diesem Bierzelt nicht gerettet. Wenn man die vergangenen Jahre anschaut, dann war beispielsweise ja auch die Kanzlerin vor 3 Jahren beim Gillermoos vor Ort zu Gast. Das war eine ganz andere Stimmung. Jetzt wirkte es sehr, sehr kühl und Peter Altmaier hat so ein bisschen versucht, das mit Humor zu überspielen. Er hat schon vor der Rede gesagt, als es darum ging, wie die CDU denn überhaupt noch Wahlen gewinnen könne. So erklären, dass wir die nächsten Wahlen gewinnen und eine der Wahlen, die wir gewinnen wollen, ist die Landratswahl hier im Gillermoos-Bereich mit Martin Neumeier, ein ganz hervorragender Kollege aus dem Bayerischen Landtag. Und ich werde ihn heute unterstützen und wir werden gemeinsam mit den Parteifreunden vor Ort alles tun, damit die Landratswahlen Erfolg wird. Also Landratswahlen will die CDU und die CSU gewinnen. Von Landtagswahlen spricht man schon gar nicht mehr. Und Altmaier weiß, dass die Situation zwischen CDU und CSU nach diesen Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern schwieriger geworden ist. Sie haben vorher schon Markus Söder erwähnt, Andreas Scheuer, Edmund Stoiber, Stefan Meyer, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Sie alle haben sich sehr kritisch geäußert. Der Wind für Peter Altmaier, aber vor allem für Angela Merkel aus Bayern wird jetzt noch rauer werden. Sie haben es gerade gesagt, Herr Watzke, er hat sich zu einer zukünftigen Landratswahl geäußert. Hat er sich denn überhaupt zur Landtagswahl geäußert oder dazu gar nichts? Ja, das hat er, und zwar vor dem Auftritt auf dem Gillermoos. Er hat die Ergebnisse ohne Frage als enttäuschend dargestellt. Das Wahlergebnis gestern war für uns eine bittere Enttäuschung. Aber wir schauen trotzdem selbstbewusst nach vorne. Rot-Rot-Grün hat in Mecklenburg-Vorpommern 3-mal so viele Stimmen gemeinsam verloren wie die CDU. Trotzdem ist dieses Ergebnis schlecht. Es ist für die demokratische Mitte unserer Gesellschaft eine Herausforderung. Und wir wollen diese Herausforderung bestehen und dafür sorgen, dass die AfD, die die Sorgen der Menschen missbraucht, in die Schranken verwiesen wird und dass sie auf Dauer in diesem politischen System keinen Platz hat. Aber das hört man immer wieder und in der CSU gibt es immer mehr, die sagen, aber wie sollen wir das tun? Und vor allem, wie sollen wir das noch mit Angela Merkel schaffen? Denn viele hier im Zelt und vor Ort, gerade auf dem Land in Bayern, sind von Angela Merkel enttäuscht. Es ist ein Pferdemarkt hier und viele sagen, Angela Merkel und auch Peter Altmaier erzählen uns was vom Pferd. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, mit demselben Personal noch eine Wende hinzubekommen nach einem Jahr dieser Flüchtlingspolitik. In der CSU wird immer deutlicher gesagt, wir wissen nicht, wer bei der nächsten Bundestagswahl aus unseren Reihen für Angela Merkel noch Plakate kleben will. Also die Situation zwischen den beiden Parteien und insgesamt für die Union ist tatsächlich schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es Olaf Scholz heute etwas leichter hatte bei seinem Auftritt. Der erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Seine SPD hat ja die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Welche Akzente hat er gesetzt? Man muss Olaf Scholz zugutehalten, dass er nicht plump auf die Union und auf Angela Merkel geschlagen hat in Sachen Flüchtlingspolitik, wie, und das ist jetzt meine persönliche Kommentierung, aber wie das Sigmar Gabriel gemacht hat, der die Kanzlerin sozusagen angreift für ihre Flüchtlingspolitik, die er lange Zeit selber mitgetragen hat. Olaf Scholz dagegen, der erste Bürgermeister von Hamburg, sagt, man habe, und zwar Mann, also nicht nur die Union, sondern insgesamt die Politik und die Gesellschaft habe schon vor der Flüchtlingskrise viele Fehler gemacht. Man habe vorher einfach zu wenig vor Ort geholfen. Und da haben wir gesehen, was passiert, wenn man das zu spät tut. Denn wären wir rechtzeitiger unterwegs gewesen als Europäer, dann hätten wir im Libanon geholfen, dann hätten wir in Jordanien geholfen, dann hätten wir an vielen anderen Stellen geholfen, auch in der Türkei, wo Millionen Flüchtlinge schon Zuflucht gefunden hatten. Aber plötzlich war nichts mehr zu essen da, fehlte es an der Stromversorgung und man wusste nicht, was man für seine Kinder tun soll. Hätten wir als Europäer und hätten wir auch als Deutsche rechtzeitig gehandelt, hätten wir im letzten Jahr weniger große Probleme zu lösen gehabt. Aber natürlich, und das haben auch wiederum viele gesagt, ich habe den Satz gehört, hätte Fahrradkette. Das ist eigentlich kein typisch bayerischer Satz, aber der gilt hier und natürlich auch auf dem Gillermoos für die Politik. Jetzt ist es zu spät, jetzt muss man Lösungen für die Zukunft suchen und die hat Olaf Scholz bei seiner Rede auch nicht nennen können. Auch die Chefin der Grünen ist aufgetreten, Simone Peter. Das ist natürlich für sie bitter, denn nach der Premiere vor 5 Jahren in Schwerin ist ihre Partei schon wieder aus dem Landtag rausgeflogen. Wie ist sie heute beim Gillermoos aufgetreten? Demütig, würde ich sagen. Sie hat das Wahlergebnis von Schwerin angesichts des Ausscheidens der Grünen aus dem Landtag als einen Schock bezeichnet, hat aber auch wiederum hat ihre Rede konzentriert auf die AfD und hat gesagt, wir stellen uns dem Hass und der Hetze der AfD entgegen. Nun sind wir selber, so Peter, nicht mehr im Landtag, dabei wären wir so nötig wie nie. Eindrücke vom politischen Frühschoppen auf dem Jahrmarkt in Gillermoos von unserem Korrespondenten Michael Watzke.